Deswegen werden sie uns nie, was wir wirklich sagen wollen, dürfen wir nicht. Wahre Meinungsfreiheit gibt es für uns nicht. Nur irgendwann werden wir es schreien, wenn sich alle Kameraden mit uns einreihen. Wir sind unser Sein, wir siegen unser Sein. Ja! Widerstand wird hier zur Pflicht. Kampflos ergeben werden wir uns nicht. Vaterlandsverräter, die wollen wir nicht haben. So bald schon geht es euch an den Kragen, denn wir sind hart. Die deutsche Stahl, es gibt für uns nur eine Wahl. Wir werden kämpfen bis zum letzten Mann, denn wir wissen, dass uns nur eins passieren kann. Der Sieg wird unser Sein, der Sieg wird unser Sein, der Sieg wird unser Sein, der Sieg wird unser Sein. Ja! Wir sind unser Sein, der Sieg wird unser Sein. Ja!